بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir machen inshallah weiter mit den, ich glaube, 74. Fajr-Unterricht von das Buch Jama al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 18. Hadith an Abi Dharr wa Mu'adh ibn al-Jabal radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde eine gute Tat, um sie zu löschen, und verkehre mit Menschen im schönen oder mit schönem Benehmen. Ibn Rajab sagt weiter, und Abu Darda sagte, der eine von euch soll sich in Acht nehmen, dass die Herzen der Gläubigen ihn verfluchen, während er es nicht spürt. Er ist alleine mit der Sünden, beim Sündigen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. So lässt Allah den Hass gegenüber ihm in die Herzen der Gläubigen fallen. Und Sulaiman al-Taymi sagte, der eine macht die Sünde im Geheimen und steht auf, und über ihm ist seine Erniedrigung oder deren Erniedrigung, yani von der Sünde. Und über ihm ist deren Erniedrigung, yani von der Sünde. Und ein anderer sagte, der Diener sündigt die Sünde zwischen ihm und Allah, also während er alleine ist. Dann kommt er zu seinen Brüdern. So sehen sie die Wirkung davon über ihm. Und dies ist von den größten Beweisen für die Existenz des wahren Gottes, der für die kleinsten Taten in der Dunya und Akhira belohnt oder bestraft. Yani. Und bei ihm geht keine Tat von jemandem verloren. Und neben seiner Macht nutzt keine Bedeckung oder Verhüllung. Und dass man sich ja nicht bedeckt oder versteckt. So ist der Glückliche derjenige, der das richtig bringt oder repariert, was zwischen ihm und Allah ist. Denn wenn er das richtig bringt, was zwischen ihm und Allah ist, tut Allah das richtig bringen, was zwischen ihm und die Geschöpfe ist. Und wer das Lob der Menschen, nach das Lob der Menschen strebt, ihm ungefallen von Allah subhanahu wa ta'ala, Unzufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird der Lobende von den Menschen ihm dann tadeln. Ja? Und Abu Sulaiman sagte, der Verlierer ist, wer den Menschen seinen guten Taten zeigt und das Schmutzige oder das Schlechte davon oder das Hässliche davon denjenigen zeigt, der noch ihm näher ist als seine Schlagader. Subhanahu wa ta'ala. Und was von dem Merkwürdigsten oder von den Sachen, was überliefert wurde, was von Abi Ja'far al-Sa'ih überliefert wurde, dass er sagte, Habib oder Habib Abu Muhammad war ein Händler, der yani Geld, Leute Geld leiht. Ja? So, eines Tages ist er vorbeigegangen, dann sah er Kinder, die spielen. So sagte einer zu den anderen, da kam derjenige, der mit Zins handelt. Da kam, yani über dieser Abu Muhammad, da kam derjenige, der mit Zins handelt oder das Zins ist. Ja? So hat er seinen Kopf gesunken und sagte, ja Rab, du hast mein Geheimnis den kleinen Jungen yani offenkundigt. Dann ist er zurückgekehrt, hat sein ganzes Geld gesammelt und sagt, ja Rab, ich bin ein Gefangener und ich kaufe mich frei von dir mit diesem Geld. So, gebe mich frei. Und als er dann der Morgen dann kam, hat er das ganze Geld gespendet und beschäftigte sich nur mehr mit der Ibadah. Dann ging er eines Tages an die gleichen Kinder vorbei. Dann, als sie ihn sahen, haben sich zueinander gesagt, seid still, denn Habib, der Diener oder Habib, der Anbeter, ist vorbeigekommen. So hat er geweint und sagte, ja Rab, du tadelst einmal und lobst einmal und alles ist von dir. Subhanahu wa ta'ala. So, wir hören inshallah hier auf und machen inshallah das nächste Mal weiter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.